WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Diese Woche gibt es kein festes Thema am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, sondern wir machen die ganze Woche frei durch. Also ihr könnt auch heute wieder anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr sehr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer reinzuschreiben und fasst euch, wenn es geht, kurz in der Mail. So, mit wem fangen wir an? Wir fangen an mit Frank. Und der ist 35. Guten Morgen, Frank. Hallo, Domian. Hallo, Frank. Um was geht's? Ja, meine Schwester ist gestern verstorben, im Alter von 32 Jahren. Ach du lieber Gott. War es ein Unfall? Nee, also sie war schon lange krank, also ging in der Schulzeit los mit Essstörungen und dann kam halt noch Borderline dazu. Aber davor stirbt man ja nicht. Also vom Borderline nicht. Nee, vom Borderline nicht, aber die Ärzte haben dann halt akutes Organ, Herzversagen festgestellt, also dass sie irgendwie am Herzstillstand quasi gestorben ist. War das eine Folge der Essstörung? Ja, meine Eltern hatten halt kurz geschildert und dann meinte die Ärztin, dass es halt daran liegt. Welche Art von Essstörung hatte sie? Ja, sie hat im Prinzip gar nichts gegessen, also was man so mitgekriegt hat und so weiter. Also sie hat sich im Prinzip nur von Zigaretten und Cola ernährt und vielleicht zwischendurch ein bisschen Traubenzucker und das war es einfach. Wie viel hat sie denn jetzt am Ende gewogen? Das kann ich dir gar nicht sagen. Also sie hat sie auch nicht zugelassen, dass irgendjemand das weiß. Also sie hat halt immer nur gesagt, dass sie halt immer noch zu dick ist. Also sie war im Prinzip nur ein Strich in der Landschaft, hatte eingefallene Wangenknochen schon und Und du hast es gerade ja schon angedeutet, was sind jetzt die genaue Todesursache? Herzstillstand. Herzstillstand. Ja. Und die Notärzte, ein Notarzt, der da war, haben gemeint, selbst wenn sie sie zurückgeholt hätten, wäre es wahrscheinlich in kürzester Zeit dann passiert, was halt jetzt passiert ist. Sie ist ja in der Klinik gestorben. Nee, sie ist zu Hause gestorben. Also, lebte sie alleine? Nein. Also sie hatte eine eigene Wohnung, wo sie halt gelebt hat und quasi ihr Leben gelebt hat, aber sie war halt viel bei meinen Eltern halt auch. Aber sie ist in ihrer eigenen Wohnung gestorben? Nee, in der Wohnung meiner Eltern. Ach so. Wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Vor 2-3 Monaten. So lange? Wo sie bei uns zu Besuch war, also, wie weit wohnt ihr denn auseinander? Ja, sie wohnt in Stralsund und ich halt in Hamburg. Das sind wie viele Kilometer? Ja, so 350. Sowas neben Dreh, also 350. Ja, sowas neben Dreh. Wie war denn deine Beziehung und dein Verhältnis zu deiner Schwester? Ja, also eigentlich schon recht gut. Also wir haben halt telefoniert und SMSen geschickt mit Bildchen sie war halt Tante und dann halt Fotos ausgetauscht also sie hat halt schon an dem Leben quasi dann teilgenommen. Ja, wenn sie so schwer essgestört war und so schwer erkrankt war an dieser Erkrankung, deutet das ja auch auf eine große innerliche Problematik hin. Hast du eine Ahnung, was tief in ihr los war? Habt ihr darüber gesprochen? Nein, also da hat sie weder Andeutungen gemacht noch groß drüber geredet. Also das weiß auch glaube ich niemand außer ihr selbst, warum, weshalb, wieso. Hat sie denn im Laufe, du sagst, das fing sehr früh an mit der Essstörung. Wie alt war sie denn? Ja, so 13, 14. Ja. Hat sie dann quasi im Nachhinein mal erzählt gehabt, das ist schon gewesen und da hat sie überhaupt noch keiner mitgekriegt. Also, war sie denn in alten Jahren mal in einer Therapie, in einer Klinik? Ja, sie war in den diversen Therapien, aber das ging dann vielleicht für eine Zeit dann wieder gut und dann ist es wieder ja, zurückgefallen. Hast du denn, wenn schon nicht über die tiefen Ursachen, aber auch über diese Erkrankung, diese Essstörung, nie mit ihr gesprochen? Ja, schon, aber sie hat da sofort abgeblockt. Also da wollte sie nicht drüber reden und ist dann halt auch, hat sofort geblockt und ist ja in Anführungsstrichen böse geworden, dass man sie da auch drauf anspricht. Nun ist deine Schwester verstorben. Das ist natürlich ein großes Unglück. Sie ist an einer sehr schlimmen Erkrankung verstorben, die man aber auch ambivalent sehen kann, diese Erkrankung. Wie geht es dir heute und was denkst du über den Tod deiner Schwester? Also eigentlich, ich bin ja heute rübergefahren. Eigentlich wollte ich gestern noch fahren, aber also meine Frau, nee, lass mal. Auch wenn ich mich vielleicht nach dem General gefühlt hätte, aber man weiß halt nicht, was auf der Fahrt gewesen wäre. Also war ich heute gekommen und heute Mittag war ich dann hier. Moment, was ist hier? Du bist jetzt, wo, was ist hier? Ich bin auf Rügen bei meinen Eltern. Du bist halt Eltern. Also okay. Ich bin einmal rübergefahren von Hamburg. Sprich mal ein bisschen deutlicher, das ist schwierig, dich zu verstehen. Ja, okay, alles klar. Ja, bin halt rübergefahren und ja, dann habe ich halt angefangen schon Sachen zu ordnen, also Versicherungen anzurufen und so weiter, einfach um ein bisschen was Arbeit meinen Eltern abzunehmen. Ja, als wir dann damit durch waren, dann war das im Prinzip nur so ein, ja, auf die Uhr gestarre, aber die Zeit verging einfach nicht und man lief wie Falschgeld rum. Hast du sie denn heute nochmal gesehen? Tot? Nein. Möchtest du das nicht? Ich weiß es noch nicht. Also ich bin eigentlich hergefahren, beziehungsweise werde dann wollte zur Beerdigung fahren, dass ich mich halt dann am Sarg von ihr verabschiede, weil ich weiß nicht, ob ich das kann. Es besteht ja die Möglichkeit sicherlich auch, dass du, wenn du das möchtest, dass du zum Bestatter gehst und dich dort von ihr verabschieden kannst am offenen Sarg. Ja, ich weiß nicht, ob ich es kann. Also da bin ich mit mir noch im Zwiespalt. Ich kann es jetzt noch nicht sagen. Also meine Frage war vorhin gewesen, was du jetzt empfindest. Dann hast du gesagt, du bist hingefahren und ihr habt das gleich alles so organisiert. Richtig. Das macht man ja auch, um sich auch abzulenken. Aber richtig, jetzt, genau. Jetzt ist heute Abend, dunkle Nacht. Genau. Dunkle Nacht, genau. Meine Eltern sind schlafen gegangen. Ich bin jetzt quasi in mein altes Kinderzimmer gegangen, habe angefangen, bei Amazon schon Lieder zusammen zu suchen für die Beerdigung. Das ist halt nicht stocksteif, das ist, was ich ja gefallen hätte. Und bin dann halt über den Titel von Unheilig, ich wünsche dir ein schönes Leben, gestolpert. Und da brach es einfach irgendwie rein. Also ich lag heulend auf dem Bett und mir sackte der Boden unter den Füßen weg. Und ich habe eiskalte Hände, ich zitter am ganzen Körper. Wie gehen denn, leben deine beiden Eltern leben noch? Oder eure beiden? Ja, Eltern, meine beiden Eltern leben noch. Ja, unsere beiden Eltern leben noch. Wie sind die heute damit umgegangen? Sie waren natürlich froh, dass ich da war, aber sie stehen komplett neben sich. Also mein Vater, der halt nie groß Gefühl manchmal, vielleicht, wie das bei vielen Männern ist, so kenne ich den nicht. Der steht komplett neben sich und es geht gar nicht. Ich meinte gerade, ich habe gerade so eine Andeutung gemacht, dass man diese Krankheit ja auch ambivalent sehen kann. Ich meinte, ich will es mal erklären, was ich damit meinte. Gibt es so in all der Traurigkeit und Trauer und Verzweiflung auch so einen Moment, dass du sagst, Mensch, sie hat sich nicht genug angestrengt und hat sich nicht genug Hilfe gesucht, um da rauszukommen? Gibt es das? Nein, eigentlich nicht. Also in meinem tiefsten Innern ist es vielleicht das, was sie wollte. Zu sterben. Zu sterben. Den und Eindruck hattest du? In meinem tiefsten Innern von den früheren Vorgeschichten. Also früher hat sie diverse Sachen gemacht. Ich versucht vor einen Zug zu schmeißen, Rasierklingen geschluckt, etc. pp., um quasi sich ein Ende zu setzen. Wie alt war sie da? Überlegen, Anfang 20. Ja. Also es war jemand, der immer seelisch sehr belastet war, auch vielleicht depressionserkrankt war. Ja. Und keinen Sinn im Leben gesehen hat, keine Hoffnung mehr gesehen hat für sich und fürs Leben. Ja, genau. Also sie war immer für alle da, hat sich immer alles angehört, aber sie wollte halt, sie hat das für sich so gesehen, dass das so okay ist, sie kommt damit klar. Und ja, sobald man da auch nur einen Deut näher an sie ran wollte, hat sie sofort dicht gemacht. Hatte sie hier zum Schluss noch einen Freund? Nein, gar nichts. Also sie hatte noch eine gute Freundin aus der Kur, mit der sie halt immer noch SMS geschrieben hat und auch sicher telefoniert hat. Ja. Wie lange war sie jetzt eigentlich zum Schluss so schwer erkrankt? Ja, also eigentlich ging es ihr gut, also nach außen hin. Also sie war gut drauf und freute sich, sag ich mal, darum, sich um unsere Mutter zu kümmern und so weiter. Und deswegen hat uns allen, sag ich mal, so den Boden oder den Füßen weggezogen. Also es war zu erwarten und dann war es doch unglaublich plötzlich. Richtig, genau. Ja. Also Frank, ich mir ist das klar, dass man dann am Tag so Sachen erledigt, da kann man sich dann gut mit ablenken, die Sachen müssen ja auch erledigt werden, aber wenn die stillen Stunden kommen, dann bricht alles auf einen ein. Richtig, ja, und genau. Das war jetzt gerade so eine stille Stunde oder ist jetzt für dich natürlich auch eine stille Stunde. Genau. Und diese Stunden werden sicher noch, da werden noch viele kommen. Das ist normal im Trauerfall. Ich gebe dir mal zu bedenken, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe die Erfahrung gemacht und höre das auch sehr oft von sehr vielen trauernden Menschen, dass nochmal eine Verabschiedung am offenen Sarg für die Menschen etwas Gutes darstellt, wenn es auch ein schwerer Gang ist. Überleg es mal einfach für dich. Da kann man auch niemanden zu drängen. Ja. Aber überleg es mal. Wie gesagt, ich habe eigentlich durchaus positive Rückmeldungen von Menschen, die das gemacht haben. Aber wie gesagt, das kannst du ja auch noch morgen übermorgen entscheiden. Ja, das dauert noch ein bisschen. Genau. Kannst du in der Familie über deine Traurigkeit sprechen, vor den Eltern? Ja, natürlich. Also da reden wir ganz offen und weinen auch ganz offen und liegen uns in den Armen. Also das hilft halt schon. Das hilft. So gegenseitig. Ja, das müsst ihr auch weiterhin machen. Da muss man sich auch nicht schämen, wenn man dann plötzlich mal irgendwann nicht mehr sprechen kann. Und nein, also das ist alles in Ordnung. Also das ist auch dieses, zusammensitzen und gemeinsam schweigen. Man schweigt halt um denselben Grund. Das ist halt... Genau. Ja. Frank, das tut mir sehr leid, dass deine Schwester in dem jungen Alter von 32 Jahren gestorben ist, nach einer, man kann das ja so sagen, sehr langen Leidenszeit, wenn sie seelisch so lange erkrankt war. Tut es mir sehr, sehr leid um die junge Frau. Natürlich auch um euch, deine Eltern und um dich. Ich wünsche dir und deiner Familie sehr viel Kraft jetzt für die nächsten Tage. Ich habe das Gefühl, dass du ganz gut aufgehoben bist in deiner Familie. Wenn du gerne noch ein Gespräch mit meinem Psychologen führen möchtest, so biete ich dir das natürlich auch an. Ja, okay, super. Gut, dann bitte ich dich aufzulegen und der Henning meldet sich gleich bei dir. Okay, alles klar. Supi, danke schön. Sehr, sehr gerne. Alles Gute von Herzen, Frank. Ja, danke. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Kansel. Stimmt das? Ausgesprochen? Kansel? Cansel. Ja. Ich grüße dich. Das klingt türkisch? Ja, ich sage jetzt einfach der Einfachkeit halber mal ja. Ist auch egal. Cansel, du bist 37 Jahre alt. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Freut mich. Über was reden wir beide? Ich habe vorhin auf Facebook deinen Eintrag zu dem Thema NSU-Prozess und Zulassung ausländischer Medienvertreter gelesen. Ja, das habe ich heute gepostet, stimmt. Fand ich, also zu aller Anfang, das fand ich einfach auch ein super Statement von dir, was du da einfach mal gepostet hast. Was ich ziemlich verstörend fand, was da einfach an Kommentaren noch sich gezeigt hat. Also das fand ich sehr... Das weiß ich noch nicht, weil ich vorhin das gepostet habe und bin dann ins Studio gefahren. Das habe ich noch nicht gelesen. Was für Kommentare ärgern dich denn da und was haben die Leute geschrieben? Also es fängt an mit so Sachen wie, also erstmal Verallgemeinerung en masse und dann halt so Sachen wie, ihr Türken könnt ja bloß die Hände aufhalten und wer zuerst kommt, mal zuerst. Und es ist sehr viel... wie soll ich sagen, rechtes Gedankengut und natürlich auch übliche Sprüche und Verlinkungen auf einschlägige Seiten sind dann auch gleich gepostet worden. Was ich dann wichtig fand, warum ich dann auch eine E-Mail geschrieben habe, war einfach, dass man da einfach mal ganz klar auch die harten Fakten benennt. Gut, dass vielleicht ganz, kurz nochmal zur Erklärung, vielleicht für die Leute, die nicht so richtig drin sind. Am 17. April fängt der große NSU-Prozess in München im Oberlandesgericht an. Mhm. Vor ein paar Wochen wurden die Presseplätze vergeben. Es sind 50 Presseplätze und die waren dann wie durch Zauberhand irgendwie in Windeseile weg und die Kollegen von den türkischen Medien haben keinen Platz mehr bekommen. Und der große Skandal ist, dass das Oberlandesgericht in München wirklich stur und stur und stur bis heute ist und nicht einfach ein paar dämliche Stühle dazustellt und da aus den 50 Plätzen 60 oder 70 Plätze macht. Nein, man pocht auf dieses Verfahren, was aber heute herauskam, dass selbst dieses Verfahren nicht so ganz sauber war. Heute gab es ein Statement von dem Oberlandesgericht. So, das sind so die Fakten. Und mittlerweile sind alle fassungslos und empört über dieses Oberlandesgericht in München. Das als Grundlage mal eben zur Information. Super. Was ich dann einfach auch zum Vergleich angeführt habe bei dem Kachelmann-Prozess in Mannheim, war das auch eine Selbstverständlichkeit, dass wir die Schweizer Medien einfach ein festes Kontingent bei der Akkreditierung freigehalten wurde. Mhm. Und auch diese angeblich technische Panne, dass gerade dieser Reporter, der jetzt aus BVG zieht mit seiner Klage, hat einfach eine halbe Stunde später diese E-Mail bekommen, dass er sich melden möchte als ein Großteil der deutschen Medienvertreter. Also noch eine Information an die Zuschauer, dass eine türkische Zeitung, Sabah heißt die, glaube ich. Hat jetzt eine Klage eingereicht beim Bundesverfassungsgericht, dass die etwas unternehmen sollen. Genau. Ich sehe das halt so, dass gerade bei diesem sehr heiklen Prozess, wo 10 Jahre lang einfach die NSU schalten und walten konnte, wie sie wollte, und dass da zum Teil Familienangehörige relativ hart angegangen wurden, weil sie dann auch als Verdächtige verhört wurden, dass man da einfach hätte mit Fingerspitzengefühl rangehen sollen. Sehe ich genauso. Sehe ich wirklich und genauso. Deswegen finde ich das sehr schade. Was mich sehr erstaunt hat, dass bei dir auf der Seite, wo ich eigentlich gedacht hätte, dass da eigentlich mehr gebildete Leute sich informieren, dass da dann echt sehr plumpe und sehr allgemeinernde Aussagen kamen, also die für mich sehr verletzend sind. Ich meine, ich bin Zeit meines Lebens hier in Deutschland und habe mich einfach auch zur deutschen Staatsbürgerschaft entschlossen, weil ich mich mehr als Deutsche fühle als jetzt als Türke. Und ich fühle mich dann, bei solchen Sprüchen fühle ich mich dann einfach nicht mehr in der Gesellschaft angekommen. Doch, du darfst dich von solchen Hirnis nicht irritieren lassen. Ich glaube, dass die groß überwältigende Mehrheit in Deutschland, wenn wir eine Umfrage machen würden, würden sofort sagen, setzt den türkischen Vertretern da noch ein paar Pressestühle hin. Ich bin ganz sicher. Das liegt an der Sturköpfigkeit dieses Gerichtes. Aber apropos große deutsche Umfrage, weiß nicht mehr genau, welche Zeitung, das war der Frankfurter Rundschau. Es ist ja schon so, dass ich dann auch im Bekanntenkreis den einen oder anderen getroffen habe, sei es bei dem Buch von Sarrazin oder jetzt auch aktuell, jetzt mehr den Plätzen. Da kommen dann schon sehr plumpe Aussagen rüber, wenn ich das mal so freundlich formulieren möchte. Ja. Wo ich denke, das ist keine differenzierte Betrachtung. Also ich will keine Extrawurst, aber so die Chancengleichheit, das sind ja auch nicht gerade Amateure, diese Medienvertreter. Die haben sich ja im Vorfeld drum gekümmert, haben Kontakt aufgenommen. Ja. Aber wenn man einfach eine halbe Stunde später als alle anderen benachrichtigt wird oder man rechtzeitig anruft und gesagt kriegt, wann diese E-Mail kommt, was sich jetzt auch rausgestellt hat, dann hat man halt einfach keine Chance. Weißt du, das ist ja, die Neue Zürcher Zeitung ist nicht zum Zug gekommen, Al Jazeera ist nicht zum Zug gekommen, ja. Eine amerikanische Zeitung ist nicht zum Zug gekommen, also es sind ja auch alles Vollprofis. Und das sehr Skandalöse finde ich, ich glaube, dass sogar ein Kollege oder irgendjemand von der ARD haben einem türkischen Medienvertreter den Platz angeboten. Und selbst das hat das Gericht nicht akzeptiert. Und da fragt man sich, in welchem Staat leben wir? Ich bin aber sehr froh, dass führende Politiker ihre Empörung mittlerweile auch zum Ausdruck gebracht haben. Ich habe in dem Kommentar ja auch Guido Westerwelle zitiert. Und ich habe große Hoffnung in unserem Bundesverfassungsgericht. Dieses Gericht hat in den letzten Jahren sehr tolle Urteile gefällt, finde ich, dass dieser Spuk jetzt morgen übermorgen zu Ende ist, dass die eine Regelung finden. Also das Schlimmste bei der Sache ist eigentlich, dass die Tat an sich jetzt so ein bisschen in den Hintergrund gerät und man sich an so Kleinigkeiten aufreibt. Nein, man muss immer wieder sagen, dass braune Terrorbanden haben türkischstämmige Menschen ermordet. Und türkischstämmige Menschen wurden als Mörder verdächtigt. Und es waren deutsche Nazis, die gemordet haben. Darum geht es in diesem Prozess. Nur allein darum. Dieser Umstand hat mich ja schon fassungslos gemacht, dass es in unserer Zeit noch möglich ist, dass es über 10 Jahre so gegangen ist. Ja, das macht mich allerdings auch fassungslos, dass so etwas in jedem Staat vorkommen kann. Da ist niemand gegen gefeit, aber dass es 10 Jahre unter dem Tisch liegt, das verstehe ich, muss ich dir ehrlich sagen, auch überhaupt nicht. Null. Chanze, ich möchte dir aber nochmal sagen, ich kann dein Gekränktsein verstehen. Ich kann von allen, die jetzt uns zuschauen und zuhören, die türkischstämmig sind, kann ich die Gefühle verstehen. Aber bitte, liebe Leute, nehmt diese Einzelmeinungen von krassen Leuten nicht zu ernst und übertragt sie nicht auf die gesamte Gesellschaft. Die gesamte Gesellschaft ist nicht so. Und das, was das Gericht da gerade praktiziert, steht nicht für unsere Gesellschaft. Das ist eine ganz klare Sache, wovon sich ganz, ganz, ganz viele Menschen distanzieren. Glaub's mir. Das finde ich sehr gut, dass das einfach auch mal jetzt jemand gesagt hat. Das freut mich. Und ich kann ja auch differenzieren. Ich fange ja jetzt nicht im Gegenzug an, selber zu verallgemeinern. Ja. Ich sehe ja, dass es da verschiedene Positionen dazu gibt. Aber die Masse an den Einträgen, die bei dir dann auf Facebook dann doch stattgefunden hat, das hat mich dann letztendlich doch dazu gebracht, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach jetzt was dazu schreiben. Ja, ich finde das sehr gut, dass du angerufen hast und dich hier in ganz großer Öffentlichkeit geäußert hast. Das finde ich sehr gut. Das freut mich auch, dass ich mich dazu äußern konnte und vor allem, dass ich mal mit dir reden durfte. Bin ein großer Fan von deiner Sendung. Das freut mich sehr, Chanze. Also, wir drücken die Daumen und harren der Nachrichten aus Karlsruhe, was das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Ich vermute, dass es morgen übermorgen wahrscheinlich der Fall sein wird. Und vor allem hoffen wir natürlich, dass in der Sache was Gutes dabei rauskommt bei dem Prozess. Absolut. Das hoffen wir sehr. Danke für deinen Anruf und danke für deine Meinungsäußerung. Ja, schönen Abend noch. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Tschüss. 1.24 Uhr haben wir. Zeit für Sven. Sven ist 33. Guten Morgen, Sven. Ja, guten Morgen, Sommer. Hallo, Sven. Über was reden wir beide? Ja, ich bin also drogenabhängig seit mehr als 15 Jahren, aber seit 9 Jahren erst halt auf Age, also auf Heroin. 9 Jahre ist ja eine lange Zeit. Was hast du vorher genommen? Weil es angefangen hat, da habe ich, um mich aus meiner Umwelt zu entflüchten. Bitte? Bitte? Um mich aus meiner Umwelt zu entflüchten, da habe ich Haschisch genommen. Ja. Ja. Mhm. Und da hat sich das immer so weiter gesteigert, halt Pep und Pillen und letztendlich durch einen Freund halt Shaw und so. Wie nimmst du das Heroin zu dir? Intravenös. Das heißt, du spritzt? Also per Spritze, ja. Mhm. Wie viel brauchst du pro Tag? 2 Bubbles mittlerweile. 2 was? 2 Bubbles. Bubbles heißt ja immer, das sind zwischen 1,5 bis 2/10, wenn man das jetzt wie viel Gramm sind normal. Das? 2/10, 0,2 Gramm. Ja, was kostet das pro Tag? Zwischen 10, 15 Euro pro Bubble, also zwischen 20 und 30 Euro pro Konsum. Pro was? Pro Konsum. Pro Konsum. Ja. Also insgesamt kostet 30 Euro pro Tag. Genau. Wo bekommst du es her? Ja, durch alle möglichen Wege. Die meisten führen durch Ladendiebstähle durch. Richtig, die meisten Läden in meiner Umgebung halt schon geplättet habe. Moment. Moment, ich verstehe nicht. Du führst Ladendiebstähle durch? Ja, natürlich. Wenn ich in den Laden reingehe und einen Diebstahl da mache, dann ist das ein Ladendiebstahl. Dann ist das ein Ladendiebstahl, um Geld zu bekommen. Und dann kaufst du das. Du kaufst das bei irgendwelchen Dealern. Nein, man kauft sich natürlich nicht durch die Ware, die man geklaut hat, sein Zeug. Man verkauft die Ware wieder. Ja gut, das ist klar. Das ist klar. Ja. Also das heißt, du bist voll im kriminellen Milieu. Ja, genau. Wie viele Ladendiebstähle hast du schon gemacht? Kann ich gar nicht mehr zusammenzählen. Das sind bestimmt über 200-300. Was klaust du dann immer so? Das meiste, was ich klaue, ist Kaffee. Kaffee? Ja. Also in einem Supermarkt Kaffee? Ja, natürlich. Und wo verkaufst du den Kaffee dann wieder? Na, an Kiosse. An Kiosse oder halt an einem Kaffee, die den Kaffee selber wieder verkaufen. Das habe ich auch noch nie gehört. Alle möglichen Kaffeesorten oder nur Nescafé, also so löslichen Kaffee? Es werden nicht alle möglichen Sorten verkauft, nein. Nescafé Gold zum Beispiel wird verkauft, Lavazza Kaffee oder halt Dallmayr Prodomo. Mhm. Bist du schon mal erwischt worden dabei? Sehr oft. Sehr oft? Und was ist daraus gefolgt dann? Ja, die ersten Mal halt sehr oft Verurteilungen wegen Ladendiebstahl. Zum Beispiel Rewe kriegt man ja nicht die 100 Euro nur, die da stehen. Wenn man als Ladendieb die 100 Euro nicht zahlen kann, dann werden die 100 Euro aufgeschrieben und man kriegt noch 100 Euro drauf. Also 600 Euro insgesamt an pro Ladendiebstahl. In jedem Rewe dann. Also du musst 600 Euro an eine Rewe zahlen und kriegst eine Anzeige an den Hals, oder wie? Genau. Pro Ladendiebstahl. Pro Ladendiebstahl? Oh. Ja. Hast du gar nicht zahlen können, oder? Natürlich nicht. Was machst du denn außer Kaffee klauen, Heroinspritzen noch in deinem Leben? Was mache ich noch in meinem Leben? Im Moment nicht sehr viel, Tom. Ja. Sorry. Ich habe auch mal vor 2 Jahren versucht, mit dir zu telefonieren, aber da bin ich nicht durchgekommen. Gut, aber umso besser, dass wir jetzt reden können. Na, das ist gut. Ist ja ein jämmerliches Leben, ne? Ja, natürlich. Außer Ladendiebstähle mache ich natürlich auch. Ich habe diverse Fahrraddiebstähle, Navigationsgeräte ohne Ende hinter mir. Also mittlerweile habe ich Navigationsgeräte ohne Ende hinter mir, obwohl ich das nicht gerne sage, weil normalerweise ich mich eher auf Ladendiebstähle bezogen habe. Ne? Gut, ich habe das jetzt kapiert, wie du das machst. Das ist jämmerlich, das ist furchtbar. Du bist kriminell und du schadest der Allgemeinheit und vor allen Dingen auch, du schadest dir selbst enorm. Was hast du schon versucht, dagegen zu unternehmen? Na, ich habe diverse Programmplätze aufgesucht gehabt, sowas hat mich nicht lange daran gehalten. Was hast du aufgesucht? Welche Programmplätze? Diverse Programmplätze. Also, dass man beim Arzt abgeht und Methadon schluckt. Ich verstehe kein Wort. Erklär's. Was hast du aufgesucht? Ja, diverse Ärzte. Diverse Ärzte? Ach so. Ja, dass man bei denen im Programm Methadon schluckt. Anstatt halt seine Schuhe glatt zu machen, finde ich das. Okay, aber das hat nicht gefruchtet. Nein. Warst du schon mal in einer Klinik? Ich war zwischenzeitlich auch ein paar Mal in der Klinik, ja. Wie lange jeweils ungefähr? Einmal eine richtige Entgiftung und zweimal weil die mich nicht aufnehmen wollten, habe ich mich halt zwangseinweisen lassen, ne? Ja, weil ich ja auch einen psychischen Schaden habe in meiner Vergangenheit. Und dann haben die mich halt das erste Mal rausgeworfen, das zweite Mal nochmal genommen und so weiter. Okay. Deswegen zweimal Kaltentzug in der Klinik, könnte ich sagen, mit Hilfe von den Leuten. Mhm. Wie gesagt, du bist 33 Jahre alt. Gab es mal, hast du einen Schulabschluss? Einen Schulabschluss habe ich, ja. Was für einen? Wie nennt man das nochmal? Hauptschluss, Hauptschule FOR, Fachoberschulreife. Okay. DNB. Ja. DNB mit 2,1 Durchschnitt. Nicht schlecht. Ich gebe recht in der Annahme, dass du nie irgendwas gelernt hast, oder? Ich habe meine Ausbildung angefangen, bei der Deutschen Bahn. Aber nicht durchgeführt. Nicht ausgeführt. Nicht beenden können. Ja. So, Sven, jetzt, wie soll es mit dir weitergehen? Wie gesagt, du hängst komplett in der Gosse, ist ja klar, ne? Ja. Das muss ich dir so eindeutig sagen. Du hängst richtig in der Gosse. Ja. Wie soll es weitergehen? Ja, ich weiß es selber nicht mehr. Hast du den gar Ich habe selber, um ehrlich zu sein, ja? Ja. Ganz ehrlich. Ja. Ich habe selber nicht mehr sehen können, wie ich heute meinen Computer wegkriege, weil ich noch von dem letzten Navi so geplättet bin, also im wirklichen Sinne geplättet, weil ich mir da was eingequetscht habe, weil ich nicht bedacht habe, die Tür zu öffnen. Okay. Hast du denn keinerlei Sehnsüchte in dir, mal auch irgendwann mal ein normales Leben zu führen? Sehnsüchte schon, ja. Was wäre dein Traum? Was wäre dein Traum, wenn du dir einen Wunsch erfüllen könntest? Oh, wenn ich mir einen Wunsch erfüllen könnte, okay. Ja. Sag deinen größten Wunsch. Ja, genau. Ja, ich habe das schon verstanden. Dann würde ich noch mal einen Zeitpunkt zurückspringen können, bevor das Ganze angefangen hat, ne? Auch mit meiner Familie drum und dran, weil das ja auch eine Menge damit zusammenhängt. Und dann, dann würde ich einfach die erste Liebe meines Lebens fragen, ob sie mit mir zusammenkommen will. Und wenn ich mit ihr eine Familie gründen könnte, dann würde alles ganz komplett anders kommen. So, Sven, pass auf. Jetzt habe ich da ein paar interessante Stichworte bei dir gehört. Du würdest gerne die Zeit zurückspulen, um es alles besser zu machen. Ja. Du hast von der Liebe gesprochen und von der Familie. Das heißt für mich, dass du solche Sehnsüchte hast. Du hast Sehnsucht nach vielleicht einer wirklich echten Liebe zu einem Menschen, eine Geborgenheit und vielleicht auch die Sehnsucht nach einer Familie. Du kannst dein Leben nicht mehr zurückspulen. Das können wir alle nicht. Aber wir können alle uns ab heute, ab diesem Zeitpunkt verändern. Jeder von uns kann das. Jeder kann immer wieder neu beginnen. Das ist das Tolle im Leben, dass man das kann. Das kann man sogar mit 70, 80 noch. Und du bist allerdings erst 33. Wenn du eine Entscheidung fällst und sagst, ich will mich nicht in meiner Vergangenheit ausruhen und mit all dem ganzen Mist, den ich angestellt habe, und das als Rechtfertigung nehmen, dass ich ja gar nichts weiter mehr schaffen kann. Wenn du sagst, ich mache jetzt einen Strich unter mein Leben, ich mache sauberen Tisch und will nach vorne schauen, habe ein großes Ziel vor Augen, eine Hoffnung. Die Hoffnung heißt Liebe und die Hoffnung heißt eine Familie. Dann hast du eine Chance, dass du das schaffst. Aber das hast du nur, wenn du wirklich willst. Du kannst dir Hilfe, du musst dir, bei deiner Geschichte musst du dir Hilfe von außen holen, das ist mir klar. Ja. Ich hab noch eine ganz spezifische Frage bei meiner Geschichte sowieso, ne? Ja. Ich habe zwei Leute aufgenommen. Also den einen kannte ich aus dem Hotel, der hat eine Drogengeschichte, der hat nichts damit zu tun mehr. Der andere schwanger und nimmt Drogen im allgemeinen Sinne, wie es lustig ist. Die Leute hast und, du aufgenommen? Ja, genau. Die wohnen bei dir? Ja, genau. Jetzt habe ich mir die allgemeine Frage, wenn die sowieso nicht bei mir wohnen, ne, muss ich die jetzt im Endeffekt weiter bei mir wohnen lassen oder gibt es auch das Frauenhaus und tralala? Die müssen nicht bei dir wohnen bleiben. Und das darf keine Entschuldigung für dich sein, dass du nichts weiter unternimmst. Ja, nee, das wollte ich nur so im Spezifischen. Ja, also das ist von meiner Seite aus eine klare Aussage. Jetzt bitte ich dich, jetzt werden wir dich nochmal anrufen, Sven. Du kennst das Verfahren, hier ist ein Psychologe im Hintergrund. Mit dem wirst du bitte jetzt weitersprechen. Der gibt dir jetzt die Sachen an die Hand, was du was du einleiten musst. Mhm. Und dann könnten wir entscheiden, was ist heute für ein Datum? Was haben wir heute für ein Datum? Donnerstag, den der 10., ne? 11. haben wir mittlerweile. Donnerstag, 11. April 2013. April, ja. So. Mhm. Ab diesem Zeitpunkt beginnst du ein neues Leben. Das musst du für dich entscheiden. Das entscheide du, dass dieses Gespräch mit mir der Anfang für ein neues Leben ist. Wenn du es für dich entscheidest, wirst du es schaffen. Ich weiß es. Ich weiß es. Okay, ich danke dir, Domian. Jetzt legst du bitte auf und Henning ruft dich gleich an. Ja. Alles Gute und viel Glück und ich drück dir wirklich die Daumen, Sven. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss. Ja. Karin ist hier. Karin ist 71. Guten Morgen. Ja. Hallo Karin. Ja, hallo Domian. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin froh, dass ich mal durchgekommen bin. Um was geht's bei dir? Es ist Folgendes. Ich habe den ersten jungen Mann heute Abend gehört, der sich nicht von seiner Schwester am Grab verabschieden möchte. Er nicht am Grab, sondern er war noch nicht sicher, ob er am offenen Sarg... Am offenen Sarg, genau. Mhm. Ich möchte Ihnen da gerne meine Erfahrung zu mitteilen. Gerne. Und zwar, meine Tochter ist vor 20 Jahren im Alter von 18 Jahren ermordet worden. Mhm. Und man hat es mir nicht erlaubt, sie noch einmal zu sehen. Das heißt, ich konnte mich nicht von ihr verabschieden und habe das in 20 Jahren nicht verarbeiten können. Mhm. Ich habe eine kleine Bitte, Karin. Hast du deinen Ton ganz runtergedreht vom Radio? Ja. Ja, okay. Ja. Warum hat man dir das nicht erlaubt? Das weiß ich nicht. Das war damals wohl nicht, das wurde da nicht praktiziert. Das ist im Laufe der letzten 20 Jahren hat sich das wohl geändert. Damals durfte ich das nicht. Die Polizei hat meinen Mann davon abgehalten. Die haben gesagt, ich soll sie nicht mehr sehen. Dann hat man mich so unter Tabletten und Spritzen gesetzt, dass ich also praktisch gar keinen eigenen Willen mehr hatte. Mhm. Und also... ich habe da sehr drunter gelitten und ich leide da heute noch drunter. Es hat nie einen Abschluss gefunden. Mhm. Und ich habe jetzt im letzten Jahr meinen Mann verloren in einem Tag an einer Sepsis. Das ist noch eine etwas zweifelhafte Sache, da klage ich noch gegen die Klinik. Aber montagsabends war er noch gesund, mittwochsmorgens war er tot. Ja. Und in diesem Fall konntest du dich ja dann richtig von ihm verabschieden. Ja, ich habe ihn die ganze Nacht im Arm gehalten, während er gestorben ist. Und dann habe ich ihn 3 Tage zu Hause bei uns im Haus aufbewahrt. 3 Tage? Ja, 36 Stunden darf man die Verstorbenen zu Hause behalten. Ja. Was hast du in diesen 3 Tagen mit deinem verstorbenen Mann getan? Was hast du gemacht? Wir haben ein sehr großes Haus. Mhm. Es wurde also feierlich mit Kerzen und hergerichtet. Und ja gut, ich habe in dem Nachbarzimmer geschlafen. Ich habe oft gesessen, habe mich mit ihm unterhalten. Seine Freunde haben alle sich von ihm verabschieden können in einer familiären Atmosphäre. Mhm. Nicht in der Totenhalle. Es war ein ganz anderes Abschiednehmen, als man es sonst normal kennt. Das glaube ich. Und vor allen Dingen für mich war das sehr wichtig, dass er noch bis zum letzten Moment bei mir war. Warst du dann in dem großen Haus, in den Nächten mit ihm alleine? Es war sonst niemand im Haus. Nein. War das ein gruseliges Gefühl? Also, wir waren 40 Jahre verheiratet und wir hatten eine unglaublich gute Ehe. Mhm. Und ich konnte es nicht ertragen, ihn in der Leichenhalle zu wissen. Mhm. Mhm. Konntest du denn überhaupt ein Auge zumachen, wissend, dass der tote Mann nebenan liegt? Ich habe nicht viel geschlafen. Das glaube ich. Aber ich schlafe seit dem Tod meiner Tochter sowieso nicht viel. Also das... ist einfach so, dass es wird auch nie wieder so werden. Also ich schlafe seit 20 Jahren mit Schlaftabletten. Aber ich wollte auch in der Zeit gar nicht schlafen, als mein Mann hier noch war. Also war mir unglaublich wichtig. Also da hast du die Erfahrung gemacht, wie wichtig das ist, sich persönlich von einem toten Menschen zu verabschieden und dann nochmal bei ihm zu sein, vielleicht mit ihm zu sprechen, ihn vielleicht auch nochmal anzufassen, ihn anzuschauen und so weiter. Ja. Magst du mir noch kurz erzählen, was damals für ein Unglück geschehen ist? Warum und wie ist deine Tochter ermordet worden? Meine Tochter hatte auf Föhr im Urlaub einen jungen Mann kennengelernt. Mhm. Und wir waren da nicht so ganz mit einverstanden. Er passte unserer Meinung nach überhaupt nicht in ihr Freundeschema. Aber sie war 18. Mhm. Da kann man nicht mehr so viel dagegen reden. Und dann hat er sie nach Wuppertal bestellt. Mhm. Und sie ist auch gefahren. Er hatte gesagt, er hatte eine große Überraschung für sie. Sie ist gefahren. Und dann ist er mit ihr und seinem Freund, sind sie zum Hühnerbach gefahren. Das ist so ein Naherholungsgebiet bei Hahn. Mhm. Und dann haben sie ihr von hinten ein vorbereitetes T-Shirt um den Hals geschmissen und haben sie bewusstlos gedrosselt und mit dem Gesicht in einen 5 cm tiefen Bach gelegt. Mhm. Da ist sie dann ertrunken. Und sie wurde am nächsten Morgen gefunden von einer Dame, die mit ihrem Hund dort spazieren ging. Mhm. Und dann kam sie in die Gerichtsmedizin nach Düsseldorf. Und ich habe sie am selben Tag Mittag vermisst, als sie nicht aus der Schule kam. Sie war in Attendorn und wollte ihr Abitur machen. Und sie hatte 4 Turnierpferde. Also sie hätte sich niemals nicht gemeldet hier bei uns zu Hause. Warum haben diese Täter das gemacht? Sie haben hinterher irgendwann mal gesagt, sie wollten wissen, wie das ist, wenn ein Mensch stirbt. Nein. Ja. Es ist im Prozess nicht rausgekommen, warum sie das gemacht haben. Weißt du, was ich gerade denke, Karin, wenn du das so erzählst? Das ist natürlich ein ungeheures Unglück, was man niemals im Leben mehr los wird. Nein, du beschreibst es ja auch so. Ja. Ich bin ja ganz auf deiner Seite, ich habe es ja gerade auch gesagt, dass man sich von toten Menschen verabschieden soll. Vielleicht aber war das sogar ein kluger Ratschlag, dass man das damals zu dir gesagt hat, du sollst es nicht tun. Vielleicht war sie durch dieses Eintauchen in den Bach und durch das Erwürgen vielleicht so in einem anderen Zustand, der dich noch mehr schockiert hätte, wenn du das gesehen hättest. Weil wir haben ja das Bild gesehen. Das Bild ist im Fernsehen gezeigt worden, weil sie hatte keine Papiere bei sich. Das Bild von der Toten? Fand. Das Bild von der Toten? Ach so. Das ist an dem Abend noch gezeigt worden. Meine Freundin hat das Bild gesehen, hat sie nicht erkannt, wusste nur, sie kennt das Mädchen. Mhm. Und sind ja auch Filme im Fernsehen gelaufen, wo sie gezeigt worden ist. Das heißt, man hätte sie durchaus anschauen können. Ja, meine Tante, die das Beerdigungsinstitut hatte und die sie nach Hause geholt hat, die hat gesagt, ich hätte sie sehen können. Ach, die Tante hatte, eure Tante hatte das Beerdigungsinstitut? Ja, das heißt, die hat sie nach Hause geholt. Das heißt, in der Familie ist entschieden worden, dass du sie nicht mehr sehen sollst? Nein, das hat nicht die Familie entschieden. Das hat erstmal die Polizei verhindert. Ich wollte ja sofort in der Nacht, nach Düsseldorf in die Gerichtsmedizin fahren. Das haben die verhindert und dann haben sie sich hinter meinen Mann gesteckt und haben gesagt, er soll es nicht zulassen. Mhm. Und so die Polizei hat abgeraten und dann hat die Ärztin mich ziemlich unter Spritzen und Tabletten gesetzt, dass ich also ziemlich willenlos war. Ich verstehe. Ja. Mein Gott, was für ein Lebensschicksal für dich, was für ein Lebensschicksal für deine Tochter. Entbehrt ja jeden Kommentar aus. Das kann man ja gar nicht kommentieren. Das ist ja nur furchtbar. Ja. Und ich habe es nur, ich rufe nur an, weil ich meine, die Leute sollten anders mit ihren Verstorbenen umgehen. Mhm. Also das ist ganz, ganz wichtig für die Verarbeitung. Mhm. Finde ich auch und sehe ich genauso. Deshalb danke ich dir sehr, dass du angerufen hast und hast uns von deiner Geschichte erzählt, von den traurigen Vorkommnissen. Mhm. Vielen, vielen Dank und von Herzen alles Gute, liebe Karin. Dankeschön. Tschüss. Mhm. Ciao. So, meine Lieben, wenn ihr jetzt tapfer immer die ganze Woche zugeguckt habt, wisst ihr, dass irgendetwas am Freitag passiert. Meine Kollegen bereiten ja was vor für das 18. Jubiläum, für den 18. Geburtstag. Ich weiß nach wie vor nicht, was los ist. Und jeden Tag gibt es jetzt etwas zu sehen und zu hören, was meine Kollegen vorbereitet haben. Und jetzt ist es wieder soweit, dass wir uns das ansehen und uns anhören können. Ich bin gespannt. Vor nicht langer Zeit tauchte in einem verwunschenen Wald ein geheimnisvolles Paket auf. Und eine schöne Domian-Mitarbeiterin entdeckte das Paket und war ganz aufgeregt. Sie wollte unbedingt wissen, was sich darin befand. Also machte sie sich auf den Weg dorthin. Und obwohl auf einem Zettel stand an Jürgen Domian, lugte sie hinein und was sie darin sah, war... Domian wird volljährig. Die Jubiläumshow zum 18. Geburtstag in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1 Uhr. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Noch 2 Tage. Es wird immer geheimnisvoller. Ich habe es ja gestern schon gesagt, ich weiß wirklich nicht, was los ist. Ich habe nur den Auftrag von meinen Leuten euch zu sagen, dass ihr bitte mailen sollt oder vielleicht auch anrufen sollt, wenn ihr eine bestimmte Anekdote habt, etwas, was ihr mit dieser Sendung hier verbindet, mit mir verbindet, mit dem Namen verbindet. Wenn ihr ein Gedicht geschrieben habt, vielleicht oder es schreiben wollt oder ein Lied schreiben wollt über die Sendung, wenn ihr spezielle Fragen an mich habt, wenn ihr etwas malen wollt. Wir haben ja auch schon mal früher so ganz sehr lustige Karikaturen zugeschickt bekommen. All das mögt ihr bitte tun. Mailt es uns oder wenn ihr gezielt etwas erzählen wollt, Anekdoten, dann könnt ihr auch gerne anrufen. So hat man es mir ausrichten lassen, das soll ich euch sagen. Also, macht das mal bitte und dann freuen wir uns alle gemeinsam auf den Freitag. So, jetzt haben wir 1.48 Uhr und wir machen jetzt weiter mit der Sendung. Herzlich willkommen, sage ich, zu Heidi. Heidi ist 46. Ja. Guten Morgen. Hallo Heidi. Hallo Domian. Ja, etwas verzögert, aber du hörst mich. Ja, ich höre dich. Sehr gut. Liebe Heidi, weswegen hast du angerufen? Ich habe mal so die Frage in den Raum gestellt, was hat eine Oberschenkelamputation mit der Formel 1 zu tun? Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Was hat eine Oberschenkelamputation mit der Formel 1 zu tun? Kann ich dir nicht beantworten. Aber ich kann sie beantworten. Na, da bin ich aber gespannt wie Wolle. Ja, pass auf. Ich bin durch einen harmlosen Kreuzbandriss, der erfolgreich operiert wurde, kam es dann im Verlauf irgendwann durch verschiedene Umstände zu Komplikationen, zu Infektionen und hin und her und habe dann letztendlich über 65 OPs über mich, hinter mir. 65 OPs? Ja, und es fiel dann letztes Jahr im November die Entscheidung, wir müssen dieses Bein jetzt amputieren, einfach wieder nach vorne gucken zu können. Naja, und das ist dann passiert und ich habe dann irgendwann diesem amputierten Bein den Namen Abby gegeben und alle haben mich dann gefragt, wie kommst du letztendlich auf Abby? Ja, das sage ich, naja. Frage ich mich auch. Wie dem amputierten Bein oder der Prothese? Ich habe diesem amputierten Bein, diesem Stumpf und letztendlich dann in Verbindung damit, dieser Prothese, die ich jetzt erst seit März habe, aber dann doch schon im letzten Jahr einfach so diesen Bezug hergestellt, das ist jetzt Abby. Abby? Ja, Abby. Abby. Die Prothese heißt Abby. Abby und der Stumpf. Der Stumpf, sind die Prothese und der Stumpf heißen Abby, genau. Nun, Formel 1. War dann Formel 1. Ja. Sebastian Vettel gibt jedes Jahr seinem Fahrzeug einen Namen. Genau. Und der war letztes Jahr eben Abby. Und für mich war das so wochenlang Krankenhaus, die Formel 1 mitverfolgt und Sebastian immer wieder das Feld von hinten aufgerollt mit seiner Abby. Ja. Vor allem so in diesem letzten Rennen, das ist wo er dann Weltmeister wurde und es war dann so für mich dieser Bezug, dieses Ding, ich will mit meiner Abby wieder laufen und Weltmeister werden und wenn es sein muss, das Feld von hinten aufrollen. Das finde ich ja toll, das finde ich ja süß. Das zeugt ja von großem Humor deinerseits, mit diesem schweren Schicksal umzugehen. Ja, also es, genau. Also bist du ein großer... Du bist ein großer, ja. Du bist ein großer Fan der Formel 1 und von Sebastian Vettel. Genau. Ja. Genau. Und nun war ich dann also im März hier wieder im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm, wo das auch gemacht worden ist, diese Amputation. Und dann kam diese neue Name von Sebastian Vettel für sein Auto für dieses Jahr und ich fiel also fast aus dem Bett. Er hat dann sein Auto dieses Jahr Hungry Heidi benannt. Und wie heißt du? Heidi. Na, da gibt's auch schon irgendwelche übernatürlichen Verbindungen zwischen euch beiden. Ja, also das war, wir kennen uns nicht, ich habe niemanden bestochen, es war einfach. Hungry Heidi heißt das Auto, ja stimmt. Ja, der neue RB9 heißt Hungry Heidi, genau. Boah, bist du gut informiert. Und die haben sich dann natürlich alle halb tot gelacht und jetzt ist das so die Anekdote, was hat die Formel 1 mit einer Oberschenkelamputation zu tun. Aber du bleibst bei Abby. Das war der Ursprung, Abby, es war die Amputation in 2012, ja. Und also, ja. Das Bein wird jetzt, oder der Stumpf wird jetzt nicht wieder umbenannt jedes Jahr? Nein. Das meinte ich jetzt, das war meine Frage. Nein, und es war einfach nur so für mich und für alle drumherum einfach nur sehr lustig, dass ich quasi diesen Bezug zu ihm mit der Abby herstelle und im Jahr darauf so völlig unbewusst. Wenn der Sebastian wüsste, was da alles mit seinen Namen geschieht und für was er kreativen Anstoß gegeben hat. Ja, genau. Und das war einfach irgendwie. Und irgendwie finden das alles so ganz lustig, auch jetzt hier in der Reha, die Anekdote zu meiner Amputation, die Lockerheit und wie ich das jetzt einfach nehme und dieses offene Umgehe damit. Da möchte ich dich beglückwünschen zu, dass du das kannst. Dass du das so, das hilft sicherlich auch im Genesungsprozess, wenn man so eine Haltung zu einer Sache hat. Ja, und es ist einfach, es nimmt einfach den Mitmenschen sehr viel Unsicherheit, das wenn man da so unbedarft. Genau, natürlich. Du hast einen Lacher auf deiner Seite und die Leute sind gleich lockerer und erzählen dann. Ja, genau. Dann fällt den Leuten auch die nächste Frage über den Stumpf und die Prothese viel leichter, als wenn du todernster sitzen würdest und dann traut sich keiner irgendwie da was zu sagen. Ja, es war auch, wo ich dann hier in die Reha kam. Ich kam mit dem Rollstuhl mittwochs noch. Und dann haben jetzt einige zu mir gesagt, oh Gott, wir haben nicht getraut anzusprechen, so junge Frau und wieso und überhaupt. Und bin dann, also ich kam mittwochs in die Reha mit Rollstuhl und bin dann sonntags an zwei Krücken gelaufen mit der Prothese. Mhm. Und jetzt, ja, heute? Ja, jetzt bin ich gerade im Übergang auf eine Krücke. So, geht gut voran. Ja, geht gut voran. Bin noch in Reha. Wie lange bist du schon in der Reha und wie lange musst du noch bleiben? Ich bin jetzt noch eine Woche und war jetzt gestern Mittwoch die dritte Woche hier. Und das Ziel ist wirklich, dass du dann ganz ohne Stock und Krücke wirst gehen können? Ja. Und ansonsten ist jetzt alles gut und alles verheilt? Ja, also in der Zwischenzeit ist der Stumpf soweit verheilt. Was nicht ganz einfach war mit dieser Wundheilungsstörung. Aber jetzt ist er zu und ja, ist ganz, ganz flott drauf jetzt hier, sage ich einfach so. Und man kann damit arbeiten, man kann mit Prothese gehen. Ja. Nun wird sich ja durch die Amputation, wird sich ja dein ganzes Leben verändern. Wie siehst du jetzt so deinen Alltag in Zukunft? Naja, das Leben hat sich verändert, aber es kommt natürlich, wie gesagt, auch darauf an, was man draus macht. Wenn man sich nicht viel verändern lassen möchte für sich selber auch. Also ich will, mein Ziel ist schon, in diesen ganz normalen Alltag wieder reinzugehen, in das ganz normale Berufsleben. Achso, du willst auch wieder in deinen Beruf gehen? Ja, Was klar. Was für einen Beruf hast du? Ich habe Geschäftsführerposition im Bereich von der kulturellen Jugendbildung. Ah ja. und bin normalerweise immer in der ungerade Woche in Berlin. Das heißt, ich habe normalerweise auch eine, oder ich habe eine Wohnung in Berlin. Das pausiert jetzt alles gerade etwas, aber das heißt, da gehört eine Reisetätigkeit dazu und deswegen ist schon die Zielsetzung einfach auch ohne Krücke wieder klarzukommen. Bist du alleinstehend oder hast du Familie? Nein, ich habe Familie und 3 Kinder. Ja, aber große Kinder. So die große wird jetzt im April 24, die ist verheiratet. Ja. Die mittlere ist 20, der jüngste wird jetzt im August 18. Wie geht dein Partner mit der Amputation um? Ja, es bleibt ihm nichts anderes übrig, wie die Situation selber auch zu akzeptieren und mitzutragen. Wie ist denn das jetzt so für dich, wenn du deinen Stumpf deinem Partner dann so zeigst, wenn ihr zusammen im Bett liegt? Ist dir das peinlich? Nee. Sehr gut. Also das, so muss es sein. Sehr gut. Aber es gibt Leute, die mir das schon erzählt haben, dass sie sich schämen. Nee, es gehört zu mir. Ich kann es nicht ändern. Also wieso muss ich mich für etwas schämen, was zu mir gehört? Absolut, hast du recht, ja. Das ist einfach, ich glaube, es ist eine Lebenseinstellung. Aber und deine Philosophie. Genau, deine, ihr seid nicht verschieden, sagst du. Nee, ich sag, das ist eine Lebenseinstellung und eine Philosophie. Eine Philosophie, ja, genau. Ja, das ist jetzt so dein Ding. Du ziehst das ja voll durch. Sieht er das denn auch so? Ist er auch so gepolt und programmiert? Ja, er muss es mit durchziehen. Ihm bleibt gar nichts anderes übrig. So ist es. Es bleibt meinem Umfeld nichts anderes übrig, wie mich so zu nehmen, wie ich bin und das so mit durchzuziehen. Ja, das ist wirklich die richtige Einstellung. Das ist nur so kann man das alles schaffen. Und ich bin auch überzeugt davon, dass du wieder in deinen Beruf gehen wirst und auch ganz normal wieder den Alltag bewältigen kannst. Ja, also da bin ich letztendlich auch davon überzeugt und da lasse ich mich auch nicht unterkriegen oder wegkriegen von dieser Einstellung. Liebe Heidi, schön, dass du angerufen hast und uns diese nette Geschichte mit der Formel 1 dann auch noch erzählt hast, die Verbindung. Ja, und ich möchte an dieser Stelle noch einfach ganz herzlich meinen behandelnden Arzt, den Professor Friemer, den Bundeswehrkrankenhaus in Ulm grüßen, der mir an dieser Stelle wirklich auch die Stabilität und den Rückhalt gibt, ist einfach so zu akzeptieren. Ja, dieser Gruß sei dir wirklich gestattet, das ist völlig in Ordnung. Liebe Heidi, vielen Dank und weiterhin toi toi toi und alles Gute. Jawohl, danke. Tschüss, ciao. Tschüss, ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Ansgar Machalitzki. Und morgen sind wir auch wieder da. Freie Themennacht, 1 Uhr Radio News Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und in der Nacht von Freitag auf Samstag große Überraschungsshow. 18 Jahre Domian. Meine Kollegen haben ganz viel ausgeheckt, ganz viel vorbereitet. Ich weiß von nichts. Wir sind alle gespannt und ihr könnt gerne uns Sachen mailen. Ich habe gerade schon gesagt, Anekdoten zur Sendung, Gedichte, Lieder, Fragen an mich, was Gemaltes oder was auch immer. So, ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Ab morgen könnt ihr wieder anrufen, ab 0 Uhr oder mailen domian@wdr.de. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.